Okay, last week we talked about Gideon. Letzte Woche haben wir über Gideon gesprochen. And how God chose his 300. Und wie Gott seine 300 ausgesucht hat. And let's pray before we begin. Lass uns beten, bevor wir anfangen. Father, we pray that you bless these words to our hearts. Vater, wir beten, dass du diese Worte zu unseren Herzen segnest. Thank you for their power to change us. Danke für ihre Macht, uns zu verändern. And to give us guidelines for living. Und uns Richtlinien fürs Leben zu geben. We ask this in Jesus' name. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, tonight I want to start at verse 9. Heute möchte ich bei Vers 9 beginnen. This is a particular portion I've skipped every time I've taught Gideon. Und das ist ein bestimmter Teil, den ich immer ausgelassen habe, wie ich über Gideon gelehrt habe. You go from the water test right to the trumpets and the broken vases. Also man geht dann von dem Test beim Wasser immer gleich zu den Trompeten und ja. But today this caught my attention and it has a beautiful principle here. Aber heute bin ich da aufmerksam geworden und da ist ein wunderschönes Prinzip drin. Verse 9. Vers 9. Now you figure he's got the 300 from last week. Also stelle ich jetzt vor, der hat diese 300 jetzt, wie wir in der letzten Woche besprochen and haben. How many have gone home? 31,700 soldiers have gone home. 31.700 Soldaten sind nach Hause gegangen. These were the ones that were trusting themselves, though they thought they were trusting God. Das waren die, die sich selbst vertraut haben, obwohl sie geglaubt haben, dass sie eigentlich Gott vertrauen. At least the 9,700 who went home, the second group that went home. Also zumindest die 9.700, die zweite Gruppe, die nach Hause gegangen ist. And last week we were just talking about how God was removing and he was reducing his army to a chosen 300. Und letzte Woche haben wir besprochen, wie Gott eben seine Armee reduziert hat auf 300. Who would not boast, die sich nicht rühmen würden in the victory, im Sieg, boast in themselves in what God did. Nicht sich selbst in dem rühmen würden, was Gott and getan hat. And this is one of God's biggest problems with us. Und das ist eins von Gottes größten Problemen mit he uns. He works through us. Er arbeitet durch and uns. And then we boast in his work as though we did it in the flesh. Und dann rühmen wir uns in seinem Werk, als ob wir das selbst im Fleisch gemacht hätten. There were still 10,000 left. Da waren noch immer 10,000 über. God took them to the water. Und Gott hat sie zum Wasser geführt. And 300, und 300 seemed to never get to the water, but they had to reach down and kind of just take a little bit out with their hand. Hatten so gewirkt, als würden sie nie zum Wasser kommen, aber sie haben sich dann irgendwie so hinuntergebückt und haben dann so ein bisschen mit der Hand auch Wasser bekommen. And we use this principle, und wir verwenden dieses Prinzip, as God choosing out 300 meek men. Dass Gott 300 sanftmütige Männer aussucht. Meekness is always perceived as weakness in the eyes of the flesh. Sanftmut wird immer als Schwachheit angesehen in den Augen des Fleisches. And probably these 300, und wahrscheinlich haben diese 300, Gideon thought were going to be the ones that went home. Über die hat wahrscheinlich der Gideon gedacht, dass sie nach Hause geschickt werden. Aber das waren die, die Gott ausgewählt hat. Verse 9. Vers 9. Now the same night it came about that the Lord said to him, Gideon, arise, go down against the camp, for I will give it into your hands. Und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm, mach dich auf, geh in das Heerlager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. But if you are afraid to go down, go with Purah, your servant, down to the camp. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, dann geh du mit deinem Burschen Purah zum Heerlager hinab. And you will hear what they say, and afterwards your hands will be strengthened, that you may go down against the camp. Da wirst du hören, was sie reden, und danach werden deine Hände stark werden, so dass du in das Heerlager hinabgehen kannst. So he went with Purah, his servant, down to the outposts of the army that was in the camp. Dann ging er hinab, er und sein Bursche Purah, bis in die unmittelbare Nähe der Gerüsteten, die im Heerlager waren. Now the Midianites and the Amalekites and all the sons of the east were lying in the valley as numerous as locusts. Und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens waren in das Tal eingefallen, wie die Heuschrecken an Menge. And their camels were without number, as numerous as the sand of the seashore. Zahllos waren ihre Kamele, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. When Gideon came, he behold, a man was relating a dream to his friend. Und als Gideon ankam, siehe, da erzählte ein Mann seinem Gefährten gerade einen Traum. And he said, und er sagte, behold, I had a dream. Siehe, ich habe einen Traum gehabt. A loaf of barley bread was tumbling into the camp of Midian. Und siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte in das Heerlager Midians. And it came into the camp and it struck so that it fell and turned it upside down so that the tent lay flat. Und es kam bis zum Zelt und schlug es nieder, dass es umfiel und kehrte es um, das unterste zu oberst, und das Zelt lag da. And his friend replied, "This is nothing less than the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. God has given Midian and all the camp into his hand." Da antwortete sein Gefährte und sagte, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, das Sohn des Joash, des Mannes Gott von Israel. Gott hat Midian und das ganze Heerlager in seine Hand gegeben. And it came about when Gideon heard the account of the dream and its interpretation that he bowed in worship. He returned to the camp of Israel and said, "Arise, for the Lord has given the camp of Midian into your hands." Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Und er kehrte ins Heerlager Israels zurück und sagte, "Macht euch auf, denn der Herr hat das Heerlager Midians in eure Hand gegeben." Okay, we'll stop right there. Wir hören da jetzt auf. A loaf of barley bread. Ein Laib Gerstenbrot. What could that possibly mean? Was könnte das bedeuten? Well, these people were so poor, diese Leute waren so arm, that they had to eat what normally was fed to the horses and the mules. Dass sie das essen mussten, was normalerweise den Pferden und den Maultieren gefüttert wird. Now I remember when I had my relatives from Slovakia in Vienna one time. Und ich erinnere mich, wie ich meine Verwandten aus der Slowakei in Wien zu Besuch hatte, from the meine farm. Cousins vom Bauernhof. And we served dinner. Und wir haben das Abendessen serviert. And then they had this most bizarre look on their face. Und dann hatten sie so einen komischen Gesichtsausdruck. And they were looking at each other like. Und die haben sich so angeschaut. And I said, "What's the matter?" Und ich habe gefragt, and was ist denn los? Oh, oh, nothing. Ich gesagt, no, I said, "Oh no, what's the matter?" Na, was ist los? They started laughing. Dann haben sie angefangen zu lachen. And they said, "You're serving corn." Sie haben gesagt, ihr serviert da Mais. "We have never eaten corn before." Wir haben noch nie Mais gegessen. "It is only something we feed to the pigs." Das ist nur etwas, was wir den Schweinen zu essen geben. "It's going to be interesting. We have never actually eaten it ourselves." Das wird sehr interessant. Wir haben das noch nie selbst gegessen. "Well, barley was something that humans didn't eat, only the poorest of people." Und Gerste war etwas, was auch eben die Menschen nicht gegessen haben, sondern nur die Armsten der Armen. "And they'd make these cakes." Und sie machen diese Brote. "And they probably tasted like cardboard or something." Und die haben wahrscheinlich wie Karton geschmeckt. "And the Midianites would use this as reproach against Israel." Und die Midianiter haben das verwendet als Ablehnung gegen Israel. Reproach. What's the word for reproach? Schande. Als Schande. Reproach. "They would see Hebrews." Sie haben Hebräer gesehen. "And they might say something like, 'Hey, Hebrew!'" Und die hätten dann vielleicht was gesagt, hey du Hebräer. "How does it feel to be a horse?" Wie spürt sich das an, ein Pferd zu sein? "How does it feel to be a horse?" Wie spürt sich das an, ein Pferd zu sein? "It would be their reproach." Es wäre ihre, also die zu Schanden machen. "Have any barley cakes lately?" Wie viel Gerstenbrote hast du in den letzten Tag gegessen? They would mock them. Sie haben sich einfach lächerlich gemacht. It was like their identification. Das war ihre Identifikation. They were the barley cake eaters. Das waren die Gerstenbrotesser. And so when they got this dream, und wie sie eben diesen Traum bekommen they haben, knew exactly what it meant. Dann wussten sie genau, was das bedeutet. This guy falls asleep. Dieser Mann schläft ein. And suddenly he hears this rumbling. Und plötzlich hört er dieses Rattern. And suddenly he looks up. Plötzlich schaut er auf. And this barley cake, it comes flipping over the mountain the size of the opera house. Und dieser Laib Gerstenbrot kommt da den Hügel hinunter, so groß wie das Opernhaus. It's just flipping over and it's just crushing people. Und es rollt und rollt und zerdrückt Leute. Barley loaf, run for your lives! Ein Laib von Gerstenbrot, lauf schnell! Oh, they're running, a barley loaf! Sie laufen und laufen. A barley loaf. Where? In Gersi. Wo? Da. This barley loaf is just flipping over and flipping over. Und dieses Gerstenbrot, das dreht sich und dreht sich und. You know, it doesn't look like a bowling ball. It looks like a cake. You know, just. Es schaut aus wie ein Kuchen, also nicht so wie ein Ball, sondern. It just keeps flattening soldiers like pancakes. Und es zerdrückt einfach Soldaten unter sich. And suddenly the revelation comes. Und plötzlich kommt die Offenbarung. A barley cake the size of the opera house. Ein Gerstenbrot so groß wie das Opernhaus. This is nothing less than the sword of Gideon. Das ist nichts weniger als das Schwert von Gideon. And the principle here is this. Und das Prinzip hier ist, that Satan's apparent defeat of God's purpose, dass Satans augenscheinlicher Sieg über Gottes Zweck, will be his very defeat. Wird sein eigene Niederlage sein. One more time. Yeah. Satan's very attempt, Satans Versuch, his apparent defeat of God's purpose, sein augenscheinlicher Sieg über Gottes Zweck, will become his very defeat. Wird seine eigene Niederlage werden. So here's the question. Also hier ist die Frage. What is in my life that Satan seems to use? Was ist in meinem Leben, das so aussieht, dass es Satan verwendet? To apparently destroy God's purpose in my life. Um augenscheinlich Gottes Zweck in meinem Leben zu zerstören. What could it be? Was könnte das sein? Someone might come and say, Pastor Rob. Jemand kommt vielleicht und sagt, my name is Frau Blitzer. Ich heiße Frau Blitzer. Or Witzer. Oder Witzer. And my husband's like a grizzly bear. Und mein Mann ist wie so ein Grizzlybär. I got three kids and they're like monkeys. Ich habe drei Kinder und die sind wie Affen. I got a husband like a grizzly bear and I got kids like monkeys. Ich habe einen Mann wie ein Grizzlybär und Kinder wie Affen. I'm sick of it. Ich habe genug davon. It's killing me. Es bringt mich um. It's destroying God's purpose for my life. Es zerstört Gottes Zweck für mein Leben. And then suddenly there's a dream among the demons. Und dann plötzlich ist so ein Traum unter den Dämonen. Satan had a dream last night. Satan hatte einen Traum gestern Abend. It was a horrible dream. Es war ein furchtbarer Traum. Demons were getting killed and destroyed. Die Dämonen sind alle zerstört worden. Over this mountain comes this grizzly bear. Über diesen Berg kommt dieser Grizzlybär. And these three monkeys. Und diese drei Affen. And they're just stomping demons like popcorn. You know what I mean? Und die stoppen einfach die Dämonen wie Popcorn. And Satan says. Und Satan sagt. That's nothing more. It's nothing less than the sword of Frau Blitzer. Das ist nichts weniger und nichts mehr als das Schwert von Frau Blitzer. The demons recognize. Die Dämonen erkennen das. When God does a divine reversal. Wenn Gott da eine göttliche Umkehr macht. The very reproach that we once bore. Die Niederlage, die wir einmal hatten. The very victory that Satan thought he won. Genau der Sieg, den Satan gedacht hat, dass er gewonnen we'll hat. We'll make those Hebrews. We'll make them eat barley cakes until it comes out of their ears. Wir werden diese Hebräer dazu bringen, dass sie Gerstenbrote essen, until they, Ohrenstaub. Until they curse God. Bis sie Gott verfluchen. Until their brains are like barley corn. Bis ihre Gehirne wie Gerstenkörner sind. And suddenly the dream. Und plötzlich der Traum. I had a dream. Ich hatte einen Traum. And it was a barley cake the size of a mountain coming over the top of the mountain. Und es war so ein Gerstenbrot, so groß wie der Berg, der über den Berg runtergekommen ist. That barley cake is nothing less than the sword of Gideon. Dieses Gerstenbrot ist nichts weniger als das Schwert von Gideon. Think about what happened 2000 years ago. Denk darüber nach, was vor 2000 Jahren Jesus passiert Christ is coming into Jerusalem. Jesus Christus kommt nach Jerusalem. Matthew 21. Matthäus 21. Everyone is crying, Hosanna, Hosanna. Und alle rufen Hosanna, Hosanna. All the palms are being thrown. All die Palmen werden, Hosanna, Palmenblätter werden da geworfen. Hosanna, Hosanna. The king is coming. Der König kommt. Hosanna. Hosanna. And in that very week, und in genau dieser Woche, Satan arranges circumstances, arrangiert Satan Umstände, to have Jesus Christ, the coming king, crucified. Um Jesus Christus, den kommenden König, kreuzigen zu lassen. Now, Satan didn't know, Satan hat nicht what gewusst, would happen at the cross. Was am Kreuz passieren würde. Despite what we teach from Matthew 16, trotzdem, was wir lernen von Matthäus 16, when Peter said to Jesus, wie Petrus zu Jesus gesagt God hat, forbid that you go to Jerusalem. Dass Jesus nach Jerusalem geht. Yeah, God forbid you go to Jerusalem. Dass du nicht nach Jerusalem gehst. God forbid you go to the cross. Gott bewahre dich, dass du nicht zum Kreuz gehst. God forbid you go to the cross. Gott bewahre dich, dass du nicht zum Kreuz gehst. And Jesus turned and said, "Get behind me, Satan." Und Jesus dreht sich um und sagt, komm, geh hinter mich, Satan. I don't believe that was Satan in person speaking through Peter. Ich glaube nicht, dass das Satan in Person war, der durch Petrus gesprochen hat. But Peter speaking in principle. Aber Petrus also im Prinzip zu sprechen. A satanic statement. Eine satanische Aussage zu machen. Like Peter was resisting God's purpose. Petrus hat sich gegen Gottes Zweck gewehrt. In principle. Im Prinzip. And God and Jesus rebuked him with the name Satan. Und Jesus hat ihn zurückgewiesen mit dem Namen Satan. Because 1 Corinthians chapter 2. Weil 1. Korinther 2. Says that if the God, if the princes of this world had known. Heißt, wenn der Gott von den Prinzen dieser Erde gewusst hätte, if the princes of this world had known, wenn die Prinzen dieser Welt gewusst if they hätten, had the wisdom of God, wenn sie die Weisheit Gottes gehabt they hätten, never would have crucified the Lord of glory. Dann hätten sie niemals den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. If Satan knew what was going to happen on that cross, wenn Satan gewusst hätte, was auf diesem Kreuz passiert, he would never have done it. Hätte er es niemals gemacht. But until Christ rose from the dead, aber bis Christus von den Toten auferstanden ist, Satan thought that the cross would be his symbol of victory. Satan hat gedacht, dass das Kreuz sein Symbol des Sieges werden würde. We've got him now. Wir haben ihn jetzt. The king coming to Jerusalem. Der König, der nach Jerusalem kommt. Well, well, well, we'll just see if he starts his kingdom here. Na, wir werden jetzt sehen, ob er da jetzt sein Königreich anfängt. And Satan instigated the people against Christ. Und Satan hat die Leute aufgehetzt gegen Christus. Crucify him, crucify him. Kreuzigt ihn. And with Judas's help, und mit der Hilfe von Judas and the help of the Sanhedrin and the religious leaders, von den Sanhedrin und den religiösen Führern, Jesus is standing before, he's standing near Pilate. Da steht Jesus neben Pilatus. Barabbas on one side, Christ on the other. Barabbas auf der einen Seite und Christus auf der anderen. And Pilate says, "What do we do with Jesus?" Und Pilatus sagt, was machen wir mit Jesus? Who do you want set free? Wen wollt ihr frei haben? They say, give us Barabbas. Und sie sagen, gib uns Barabbas. What do we do with Jesus? Was machen wir mit Jesus? Crucify him. Kreuzigt ihn. That may have been the most demonically inspired crowd in history. Das ist wahrscheinlich die am meisten dämonisch inspirierte Menge in der ganzen Geschichte gewesen. Crucify him. Kreuzigt ihn. And Satan is like, yeah. Und Satan sagt ja. Yes, we've won. Ja, wir haben gewonnen. We have won the victory. Wir haben den Sieg gewonnen. And as every nail went into his hand, und wie jeder Nagel in seine Hände geschlagen wurde, screaming. Da schreien yes. die Dämonen, ja, yes. Yes. Ha. Ja. Ha, ha, ha, ha. And as he's being lifted up, und wie er da aufgehoben worden ist, all the demons of hell are circling, rejoicing. All die Dämonen der Hölle drehen sich da herum und freuen sich. We have successfully hindered the kingdom. Wir haben erfolgreich das Königreich behindert. There'll be no crown, da wird es keine Krone geben. Just a cross. Nur ein Kreuz. But look today. Aber schaut jetzt. The cross is our very symbol of victory. Das Kreuz ist genau unser Symbol des Sieges. And it could have been like this. Und es hätte so sein können. A demon had a dream. Ein Dämon hatte einen Traum. Ah, Satan, I had a dream. Satan, ich habe einen Traum gehabt. There was a mountain. Da war ein Berg. And a cross came over the top. Und ein Kreuz ist darunter gekommen. That is nothing less than the cross of Jesus Christ. Das ist nichts weniger als das Kreuz von Jesus you Christus. You see how God took an apparent satanic victory. Und seht ihr, wie Gott einen augenscheinlichen satanischen Sieg nimmt and turns it around. Und ihn umdreht. And the cross. Und das Kreuz, which was the most despised, despicable, horrendous kind of death, das der verachtetste Tod war, is the very thing we wear on our necklaces. Ist genau das, was wir an unseren Halsketten tragen. It's the very symbol of Christianity. Es ist genau das Symbol des Christentums. In principle. Im Prinzip. In power. In Macht. Historically. Geschichtlich. It is our life. Es ist unser Leben. It is the center of history. Es ist das Zentrum der Geschichte. It is what has purchased our salvation. Es ist das, was unsere Errettung erkauft hat. And this is the principle here. Und das ist das Prinzip hier. The very thing that Satan is using in my life to destroy God's purpose. Genau das Ding, das Satan in meinem Leben verwendet, um Gottes Zweck zu zerstören. Will one day by faith become my very motto. Wird eines Tages im Glauben genau mein Motto werden. Tonight we celebrate the Lord's Supper. Heute feiern wir das Abendmahl. And in John chapter 6, if you turn there with me, und Johannes 6, wenn ihr da mit mir aufschlagt, we see the same principle again. Dann sehen wir da dasselbe Prinzip. The Lord is by the Sea of Galilee. Der Herr ist beim See Galiläa. The multitudes are following him. Die Mengen folgen ihm. There are so many. Das sind so viele. And guess what? Und ratet mal. There's no food. Es gibt kein Essen. And I could just imagine. Und ich kann mir vorstellen. The demons once again. Die Dämonen wieder. Satan, we have them. Satan, wir haben sie. We have noticed. Wir haben bemerkt, that they are very far from the city. Dass sie sehr weit weg von der Stadt and there's sind. No food. Und es gibt kein and Essen. There's thousands and thousands of them. Und das sind Tausende und Tausende von ihnen. Very good. Sehr gut. Very good. Sehr gut. We'll kill them on the way home. Wir werden sie auf dem Heimweg einfach umbringen. Einfach, dass sie we'll make them tired and exhausted. And we'll kill them. Und wir werden sie einfach töten. Yes, victory. Sieg. There's no food. Kein Essen. Well, there's 5 loaves and 2 fishes. Na, da gibt's 5 Brotlaibe that's und 2 Fische. Das ist for nichts this multitude. Für diese Menge. Very good. Sehr gut. My foolish servant, very good. Mein dummer Diener, sehr gut. And here come the disciples. Und da kommen die Jünger. Lord, Herr. There's so many people here. So viele Leute hier. How are we gonna feed them? Wie werden wir sie denn ernähren? You feed them. Na, ihr gebt ihnen was zu essen. Us? Wir? You feed them. Ihr gebt and ihnen it was says zu essen. That the Lord was testing them in verse 6. Das heißt, dass der Herr sie getestet hat in Vers 6. For he himself knew what he was going to do. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. And God always knows what he's going to do. Und Gott weiß immer, was er tun wird. With the circumstance mit den Umständen. That seems to be Satan's victory over us. Genau den Umständen, die Satans Sieg über uns zu sein scheinen. You fix the marriage. Du richte die Ehe. Me? Ich? I can't fix this marriage. Ich kann das nicht richten. You fix the marriage. Du richte diese you Ehe. You fix the kids. Du richte die Kinder. You bring the teens to the Lord. Du bring die Teenager zum Herrn. You lead the youth group. Du leitest die Jugendgruppe. You pastor the church. Du sei der Pastor der Gemeinde. Me? Ich? You lead the people. Du führe die Leute. God always tests us. Gott testet uns but immer. But he always knows what he's going to do. Aber er weiß immer, was er tun wird. And Philip answered in verse 7. Und Philipp antwortet in Vers 7. 200 denarii worth of bread is not sufficient for them. Philipp antwortet, für 200 Denare Brot reichen nicht für sie. That's 200 days of work. Das sind 200 Tage von Arbeit. Right? A denarii is one day's pay. Ein Denare ist circa ein Tageslohn. What are we gonna do? Was machen wir? We got 5 loaves. Wir haben 5 Brotlaibe. Lord, we got 5 loaves and 2 fish. Herr, wir haben 5 Laibe und 2 Fische. Figure it like this, you know, you take one, I take the other one, you know. Ich rechne so, du nimmst einen, ich nehme den anderen. I mean, it's like the survival of the fittest, you know. Also so das Überleben der Stärksten. Einfach. You know, like you take a fish, I take a fish, and then we split the bread and give a little bit away. Ah, du nimmst den einen Fisch, ich den anderen, und dann teilen wir das Brot ein bisschen auf. What else are we gonna do? Was sollen wir sonst machen? There's nothing we can do here. Nichts, was wir tun können. And suddenly, und plötzlich, this little satanic victory, dieser kleine satanische Sieg, 5 loaves and 2 fish, what will they do now? 5 Brote und 2 Fische, was tun sie denn jetzt? And the Lord takes this apparent victory from the enemy into his hands. Und der Herr nimmt diesen anscheinenden Sieg vom Feind in seine Hände. And he multiplies the bread and the fish. Und er vervielfältigt die Brote und die Fische. And 5 loaves and 2 fish have now become a cry of victory in the Christian camp. Und 5 Brote und 2 Fische werden auf einmal zum Siegesschrei bei den Christen. I don't think we have enough for this project. Ich glaube nicht, dass wir genug haben für dieses Projekt. Remember the 5 loaves and 2 fish. Erinnert euch an die 5 Brote und die 2 Fische. I don't think we can make it, hon, with all the bills. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, Schatz, mit all diesen Rechnungen. Remember the five loaves and two fish. Erinnere dich an die fünf Brote und die zwei Fische. Something that was a satanic victory. Etwas, was wie ein satanischer Sieg war, has now become our battle cry. Ist jetzt unser Schlachtruf geworden. The cross, das Kreuz, which was Satan's greatest victory, das Satans größter Sieg war, actually was his defeat. War seine Niederlage. The five loaves and two fish, die fünf Brote und zwei Fische, which was Satan's victory, die Satans Sieg waren, was the greatest, one of the greatest miracles in the New Testament. War eins der größten Wunder im Neuen Testament. And it's the only miracle that is recorded in all the Gospels. Und das ist das einzige Wunder, was in allen Evangelien aufgezeichnet all ist. All four have that miracle. Alle vier haben dieses Wunder drinnen. Wonderful. Wunderbar. And that brings us tonight to us. Und das bringt uns jetzt zu uns selbst. What is in my life? Was ist in meinem Leben? That keeps me. Das mich hält. Or what is in my life? Oder was ist in meinem Leben, that convinces me, das überzeugt mich, that God's purpose dass Gottes Zweck vorbei ist für mich. That very thing, genau diese Sache, if we bring it to God, wenn wir es zu Gott bringen, will one day wird eines Tages mein Sieg sein. Now, when I was in Bible school, wie ich in der Bibelschule war, I had some learning disabilities. Hatte ich so Lernschwierigkeiten. And I have trouble reading. Ich hatte Schwierigkeiten zu lesen. Because I have dyslexia. Weil ich Legasthenie habe. And I sometimes even have trouble reading from the Bible in front of everyone. Manchmal habe ich sogar Schwierigkeiten, vor allem da jetzt aus der Bibel zu lesen. Especially if I'm tired, I have to use my finger. Besonders wenn ich müde bin, dann muss ich meinen Finger verwenden. Because my words are going like this. Weil sich die Worte von meinen Augen so ja hin und her wechseln. And when I was in Bible college, it just bothered me. Und wie ich in der Bibelschule war, hat mich das sehr gestört. It bothered me. Es hat mich Because wirklich gestört. All my friends, they were speed reading all these books. Weil alle meine Freunde haben irrsinnig schnell all diese Bücher gelesen. Theology books, they were chewing up books and chewing up the Bible. Theologiebücher, sie haben einfach diese Bücher gelesen und die Bibel gelesen. And when I was coming to Vienna, one pastor said to me. Und wie ich nach Wien gekommen bin, hat ein Pastor zu mir gesagt. He said, Rob, remember this one thing. Gesagt, Rob, erinnere dich an diese eine Sache. That leaders are readers. Dass Leiter Leser sind. And that put this knife right in my stomach. Und das hat mir dieses Messer wirklich in den Bauch hineingestoßen. Erinnere dich leaders daran. Are readers. Leiter sind Leser. And I thought, well, that just disqualifies me. Naja, dann bin ich disqualifiziert. But you know, Satan had a little dream. Aber Satan hatte einen Traum. The demon had a dream. Der Dämon hatte einen Traum. And suddenly the earth started trembling. Und plötzlich hat die Erde zu wackeln begonnen. Suddenly this huge dyslexic eyeball comes rolling over the mountain. Ist dieser riesige legasthenische Augapfel den Berg runtergerollt. Was ist es? Is it a planet? Ist es ein Planet? No, it's an eyeball. Nein, sondern ein Augapfel. And it's dyslexic. Und es ist legasthenisch. It's nothing less than the sword of Rob Prokop. Das ist nichts weniger als das Schwert von Rob Prokop. And think of it. Und denk drüber nach. It's nothing less than the sword of Gideon. Es ist nichts weniger als das Schwert von Gideon. What is it? It's a grizzly bear with three monkeys. Das ist ein Grizzlybär mit drei Affen. And they're destroying our kingdom. Und sie zerstören unser Königreich. This is nothing less than the sword of Frau Witzer. Das ist nichts weniger als das Schwert von Frau Witzer. What is my problem? Was ist mein Problem? What is that thing that I think that is Satan's greatest victory? Was ist das Ding, wo ich glaube, dass das Satans größter Sieg My teenager. Ist? Mein Teenager. Demon had a dream. Der Dämon hat einen Traum. What is it? Was ist es? It's a monster. Es ist ein Monster. No, it's not. It's a teenager. Nein, es ist nicht, sondern ein Teenager. And he's trampling our kingdom. Und er zerstört unser Königreich. Right? This is amazing. Das ist unglaublich. Because this is how God works. Denn so arbeitet Gott. God takes the thing Gott nimmt die Sache, that we would despise. Die wir verachten. And just to close, Jesus never despised the cross. Und jetzt im Abschluss, Jesus hat nie das Kreuz verachtet. He despised the shame. Er hat die Schande verachtet. But not the cross. Aber nicht das Kreuz. And the cross has become our victory. Und das Kreuz wurde zu unserem And Sieg. There's something in each of our lives Und da gibt's etwas in jedem von unserem Leben. That will become your motto. Dass dein Motto wird. Whether it's a dyslexic eyeball, ob es jetzt ein legasthenisches Auge ist, or whether it's a low IQ, oder ein niedriger Intelligenzquotient, or blindness, oder Blindheit or a diplomatic problem oder ein diplomatisches Problem with your passport mit deinem Pass or finances oder Finanzen something will come rolling over that mountain etwas wird diesen Berg runterrollen look it's huge what is it es ist riesig was ist es it's 10 groschens das sind 10 Groschen this is nothing less than the sword of so and so das ist nichts weniger als das Schwert von so und so right Satan's defeat Satan's victory Satans Sieg is now his defeat ist jetzt seine Niederlage because of God's wonderful grace. Wegen Gottes wunderbarer Gnade. So with that, mit dem, let's get ready for communion. Lass uns bereit werden für die, for the Lord's Supper. Für das Abendmahl. Amen. Amen. So, Father in heaven, thank you for this time. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken zu unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, just before we continue. Bevor wir jetzt weitermachen. If you're here for the first time. Wenn ihr hier seid für das erste Mal. Or maybe not the first time. Oder vielleicht auch nicht das erste Mal. But you do not know where you would go if you died. Aber du weißt nicht, wo du hingehst, wenn du stirbst. You are not sure about your salvation. Du bist nicht sicher über deine Errettung. You've never placed your faith in Jesus Christ. Du hast noch nie deinen Glauben auf Jesus Christus gerichtet. Before we take the Lord's Supper. Bevor wir jetzt das Abendmahl einnehmen, I want to invite you, möchte ich euch einladen, to become a child of God. Ein Kind Gottes zu werden. Maybe you grew up in a Christian home. Vielleicht bist du in einem christlichen Zuhause aufgewachsen. That's something different. Das ist was anderes. We're talking about a moment where you make a personal decision to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Wir sprechen über einen Moment, wo du eine Entscheidung triffst, Jesus Christus als deinen Herr und Erretter anzunehmen. To receive his reproach as your victory. Seine Schande als deinen Sieg anzunehmen. The blood that was shed. Das Blut, das vergossen worden ist. That Satan rejoiced in. Über das sich Satan gefreut hat. Was the very blood. War genau das Blut. That destroyed his work. Das sein Werk zerstört that hat, cleanses us from our sin. Das uns von unseren Sünden reinigt. And I invite you with, to pray with me tonight. Und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Let's bow our heads. Lass uns unsere Köpfe beugen. Consider this. Und denkt darüber nach. Father in heaven, I pray for each one here. Vater im Himmel, ich bete für jeden Einzelnen hier. And if there's someone here tonight, und wenn jemand hier ist heute, who doesn't know you, der dich nicht kennt, I pray, dann bete ich, that you would move in their heart right now. Dass du jetzt in ihren Herzen dich bewegst. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Jesus said, I knock on the door. Jesus sagt, ich klopfe an die Tür. If anyone hears my voice, wenn irgendjemand meine Stimme hört and opens the door, und die Tür öffnet, I will let them in. Dann werde ich sie reinlassen. Dann werde ich reinkommen. Pray with me. Bete mit mir. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Save me. Rette mich. Through the cross. Durch das Kreuz. Forgive me. Vergib mir. Through the blood of the cross. Durch das Blut des Kreuzes. I want to be your child tonight. Ich möchte dein Kind sein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.